Abenteuer. So schnell verging das Jahr, nun musst du weiterziehen nach Süden hin. Und fliegst du fort von hier, nimmst du das Glück mit dir, dass ich in fremdem Land noch einmal fand. Mein Herz vergaß das Leid nur einen Sommer lang, doch vor der Winterzeit ist mir so bang. Und sehe ich Schwalben ziehen, möcht ich mit ihnen fliehen, kann hier nicht glücklich sein, bin so allein. Du kleine Schwalbenhaar, schnell verging das Jahr, nun musst du weiterziehen nach Süden hin. Und fliegst du fort von hier, nimmst du das Glück mit dir, dass ich im fremden Land noch einmal fand. Mein Herz vergaß das Leid nur einen Sommer lang, doch vor der Winterzeit ist mir so bang. Und seh ich Schwalben ziehen, möcht ich mit ihnen fliehen, kann hier